Soweit das, was sich bis jetzt aus der Vorgeschichte herausschälen lässt. Genauere Forschungen werden Näheres ergeben. Zu der Geschichte von Lug und Trug, in die wir Germanen seit 2000 Jahren eingesponnen wurden, lässt sich also mit Bestimmtheit sagen, Jesus war kein Jude, sondern ein hochgemuter Germane mit dem Stammeszeichen Kreuz und Sonne, der König des Volkes der Lämmer, der Germanen. Seine erhabenen, vielfach gefälschten Lehren sind nicht dem aztekisch-ebräischen armseligen Geistesleben, sondern der hochentwickelten Kultur der germanischen Gotteskinder entsprungen. Das wahre Christentum ist daher ein Wesensbestandteil des Germanentums, nicht des Judentums, und steht im schroffsten Gegensatz zu diesem. Jesum, dem Heiland des Germanentums nachfolgend, heißt, treu an seiner germanischen Rasse, an seinem deutschen Volkstum hängen, heißt sich scharf vom Niederrassentum und von jeder Vermischung mit demselben, dem Willen des Schöpfers und den Naturgesetzen gemäß absondern und dieses, insbesondere das Niederrassentum, bekämpfen, bis zur Austreibung und zur Vernichtung. Antisemitismus ist also christliche, sittliche und vaterländische Pflicht. Es ist bedauerlich, dass die Kirche jene jüdische Geschichtsfälschung als geschichtliche und göttliche Wahrheit verkündet und Jesus entgegen den historischen und rassebiologischen Tatsachen zu einem Angehörigen des Volkes der alten Schlange, also zu einem niederrassigen Hebräer, stempelt und dass sie auf der Seite der Hebräer gegen das uralte Stammeszeichen Jesu, gegen das altgermanische Hakenkreuz kämpft und damit gegen die Lehre Jesu selbst. Würde sie in dem weltgeschichtlichen Riesenkampfe zwischen Sowjetstern, Drache und Schlange einerseits und Lamm, Sonne und Hakenkreuz andererseits mit ihren gewaltigen Kräften auf der Seite des Germanentums und seiner Zeichen stehen, so würde der Kampf des deutschen Volkes um seine Freiheit bald zu dessen Gunsten entschieden sein. Dann würde aber auch die Kirche die geachtete Stelle in der deutschen Kultur einnehmen können, die ihr gebührt. Jesus wird nach einer alten Weissagung, die von den Hebräern und ihren Verbündeten, den Taifalen und Satanen gegründeten Satansreiche, zerstören. Will sich die Kirche als Retterin derselben erweisen und gegen Jesus und sein Reich kämpfen statt mit ihm? Wird sie einen nun 2000-jährigen Weltbetrug trotz dieser Entdeckungen aufrechterhalten und sich zum Mitschuldigen des Judentums machen? Ich weiß, dass der Leser diese Frage stellen wird, warum so wenig altes deutsches Schrifttum über die Wahrheit bezüglich Jesus berichtet. Gewiss, hier ist die Erklärung. Als die katholische Kirche in Deutschland eindrang und mit Feuer und Schwert christianisierte, da hat sie die altgermanische Runenschrift als eine sündhafte heidnische Schrift verboten und alle alten Schriften, die nach den Kapitularien von Paderborn bei Todesstrafe abgeliefert werden mussten, verbrannt oder in die Klöster gebracht und alles vertilgt, was an die glanzvolle Kultur der germanischen Vergangenheit erinnern konnte. Eine eindrucksvolle Schilderung jener traurigen Verhältnisse enthält Vigeloire, der Tempel zu Rhetra und seine Zeit, Berlin bei Wendland. Lateinische Sprache und Schrift traten an die Stelle der Deutschen, römisch-jüdische Priester wurden Geschichtsschreiber, sie hatten dafür zu sorgen, dass das deutsche Volk die Fälschung von den angeblichen aus Asien eingewanderten deutschen Barbaren glaubte, dem die Missionare erst Kultur beigebracht hätten. Ein Heer von Priestern aber sorgte dafür, dass dem Unglücklichen in langen Kämpfen mit den Schergen Juda Roms, zum Beispiel Karl des Großen, niedergeworfenen deutschen Volk, die wohlberechneten jüdischen Fälschungen als Wort Gottes durch Generationen hindurch bis auf den heutigen Tag eingetrichtert und jeder Zweifel daran mit Blut und Feuer erstickt wurde, damit das Judentum im Kleide der Religion ungestört seinen Räubereien nachgehen konnte. Mit der Einführung des gefälschten Judenchristentums wurde das deutsche Volk wirtschaftlich und geistig geknechtet. Die Erkennung der Fälschungen und die Befolgung der wahren Lehre Jesu, die Wahrheit, werden uns frei machen. Die Erkenntnis der geschichtlichen Wahrheit über die Person Jesu im deutschen Volke würde für dieses von dem weittragendsten Folgen sein. Das ganze unhaltbare Dogmengebäude der Kirche müsste zusammenbrechen und diese sich auf die hohe, dogmenlose Lehre des Germanenfürsten Jesus stellen. Die Folge wäre das Verschwinden der Konfessionen und Sekten, das Aufhören des Konfessionshaders und das Entstehen einer arisch-christlichen, alle germanischen Volksgenossen umfassenden Nationalkirche. Religiöse Einheit würde anstelle der konfessionellen Zerrissenheit treten, die Konfessionsschule würde bald verschwinden und der alle deutschblütigen Kinder aufnehmenden Staatsschule Platz machen. Rom-Juda und ihre politischen Parteien hätten im Reiche für immer ausgespielt, die öden Parteikämpfe verschwenden, Judas und Roms Macht wäre für ewig gebrochen. An die Stelle des uns von den Juden suggerierten staatszerstörenden Internationalismus würde der Nationalismus treten, die Uneinigkeit der Volksmassen durch ihre Einigkeit ersetzt werden. Die durch das Judentum eingeschmuggelte materialistische Denkweise würde durch die idealistische und christliche ersetzt werden, der öde Marxismus verschwände und an seine Stelle würde der deutsche Sozialismus auf christlicher Grundlage treten. Unsere ganze Denkweise würde sich von Grund aus umgestalten und aus der jüdisch-römischen Geistesnacht in das strahlende Licht des hohen Germanen Jesus treten. Es bestünde hinfort kein Gegensatz mehr zwischen Glauben und Kirche einerseits und Wissenschaft und Schule andererseits. Ihre Bestrebungen würden vielmehr in einer Linie zusammenlaufen zum Heile der Germanenvölker und nach 2000-jähriger Winternacht erwüchse eine germanische Kulturblüte von nie gesehener Schönheit und Reinheit. Aus dem von Juda Rom berechnend um uns gewobenen 2000-jährigen Nebel taucht verheißungsvoll für die Zukunft eine goldschimmernde Schrift auf. Ein freies Volk auf freiem Grunde, ein Volk, ein Gott, ein Vaterland.